Der Kampf für die Freiheit der Gefangenen ist eine internationale Angelegenheit. Weltweit befinden sich Menschen in Gefängnissen, weil sie sich gegen bestehendes Unrecht auflehnen, weil sie für ein menschenwürdiges Leben kämpfen und weil sie aufgrund kapitalistischer Zwänge an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, sich ein menschenwürdiges Leben nicht leisten können. Dieser Tag steht im Zeichen des Kampfes der Palästinenserinnen für Freiheit und Selbstbestimmung. Ihr Recht auf Rückkehr ist unverhandelbar. Immer wieder und auch aktuell beobachten wir, wie das zionistische Militär Massaker an der palästinensischen Bevölkerung verübt. In den vergangenen Wochen wurden 34 Palästinenserinnen, die sich an Demonstrationen beteiligten, ermordet. Tausende wurden verletzt. Trotz der militärischen Übermacht des zionistischen Besatzungsregimes und trotz ihres brutalen und kaltblütigen Vorgehens gegen Zivilistinnen beobachten wir, wie mutige Frauen und Männer weiterhin auf die Straße gehen und sich dieser militärischen Übermacht stellen. Palästina, der Name eines seiner Selbstbestimmung und seiner Freiheit beraubten Landes. Der Name eines Landes, das durch die zionistischen Besetzer in ein einziges Gefängnis verwandelt wurde. Name und Symbol des Widerstandes. Eines Widerstandes, das große Opfer gebracht hat, seit Jahrzehnten unerbittlich kämpft. Es steht nicht zur Diskussion, auf welcher Seite sich eine internationalistische Linke zu stellen hat in diesem Kampf. Unsere Solidarität gilt dem antizionistischen Befreiungskampf. Unsere Solidarität gilt den Palästinenserinnen, die in zionistischen Gefängnissen mit Folter, Isolations- und Administrativhaft konfrontiert sind. Unsere Solidarität mit allen Gefangenen weltweit, die wegen ihres Widerstandes gegen Unrecht, Ausbeutung und Barbarei in Gefängnissen eingesperrt sind. Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen, Freiheit für Palästina. Vielen Dank. Viva! Viva! Palästina! Viva! Viva! Palästina! Viva! Viva! Palästina!